Thank you. Motorola Mix Mission am frühen Donnerstagmorgen mit dem Live-Mix von The Sign aus Frankfurt. Ja, und gleich haben wir den Mann am Mikro, dann erzählt er euch so ein bisschen was, was ihr noch zu hören bekommt bis 11 Uhr und wo ihr ihn auch mal live erleben könnt. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die jetzt auch noch schnell reinschicken per E-Mail an message@sunshine-live.de, message@sunshine-live.de oder wie immer per Fax an die 01805 665534. Motorola Mix Mission.

Dienstag und guten Morgen an alle Partynasen. Ihr hört die Motorola Mix Mission mit dem Live-Mix von The Sign aus Frankfurt. Und es geht ja bei der Motorola Mix Mission nicht nur um die 122 DJs, die hier bis zum 2. Januar vor Ort und an den Plattentellern sind, sondern auch um den Motorola Dance Track 2003. Wir haben euch die letzten Wochen aufgerufen, uns ein paar Titel zu schicken, die ihr richtig, richtig geil fandet dieses Jahr. Jetzt ist das Vorab-Voting, kann man nicht sagen, aber die, wie sagt man da denn? Die Vorschläge, die ihr reingeschickt habt, die wurden ausgewertet und die Titel, die von euch am meisten genannt wurden, haben wir jetzt zusammengestellt. Das sind insgesamt 20 Tracks und aus diesen Tracks könnt ihr jetzt den Motorola Dance Track des Jahres 2003 wählen. Die komplette Liste, die findet ihr auf unserer Homepage unter www.sunshine-live.de. Bis zum 2. Januar könnt ihr euren Favorite Track noch voten und das soll natürlich nicht umsonst sein für euch, sondern unter allen Teilnehmern verlosen wir ein ganz tolles Motorola Handy. Also klickt euch mal rein und schaut euch die Titel an, www.sunshine-live.de, das ist die Homepage, die ihr dafür braucht. Und ja, wenn ihr jetzt noch Fragen habt an unseren DJ oder mal ein paar Grüße verschicken wollt um diese frühe Uhrzeit heute, könnt ihr das auch tun, einfach eine Message schicken an message@sunshine-live.de, message@sunshine-live.de oder faxen an die 01805665534 für euch hier noch am Start bis genau 11 Uhr, The Sign aus Frankfurt. Sunshine Live Motorola Mix Mission.